Hallo, hallo, hallo, good morning. Hallo, hallo, hallo, guten Morgen. You know, he says in verse 32, the spirits of the prophets are subject to the prophets. In Vers 32 heißt es, die Geister der Propheten unterstehen den Propheten. Was ist der Zusammenhang? Listen, if you're in the middle of speaking and somebody else has a fresh revelation, wenn du gerade sprichst und jemand hat eine frische Offenbarung, finish your sentence and let the others share their revelation. Dann beendest du deinen Satz und erlaubst dem anderen, seine Offenbarung mitzuteilen. He says that the spirit of the prophet is not in control of the prophet, but the prophet is in control of the spirit of the prophet. Er sagt, dass der Geist des Propheten nicht die Kontrolle über den Propheten hat, sondern der Prophet hat Kontrolle über den Geist des Propheten. How many people have I met in my Christian walk? Wie viele Leute habe ich schon in meinem Leben als Christ getroffen? So-called prophets. Sogenannte Propheten. Self-announced prophets. Selbsternannte Propheten. And they tried to convince me that they have no control over themselves when they prophesy. Und sie versuchten mich zu überzeugen, dass sie keine Kontrolle über sich haben, wenn sie weissagen. Oh, Reinhard, you don't understand. The Holy Spirit is making me do this. Oh, Reinhard, du verstehst das nicht. Der Heilige Geist lässt mir keine Wahl. I didn't want to take the microphone and prophesy, but the Holy Spirit is making me. Ich wollte das Mikrofon gar nicht nehmen und prophezeien, aber der Heilige Geist drängt mich dazu. Well, tell Paul that he got it wrong. Nun, dann sagt Paulus, dass er falsch lag. Because the spirit of the prophet is subject to you. Denn der Geist des Propheten ist dir unterstellt. So if you are the one who prophesies, then you are in charge. Wenn du also derjenige bist, der prophetisch redet, dann bist du verantwortlich. You know this idea that, ooh, I can't help it, I have to say it, it's unbiblical. Ein, ooh, ich kann nicht anders, ich muss das sagen, ist unbiblisch. And he tells us why. Und er sagt uns, warum. For God is a God of harmony, not confusion. Denn Gott ist der Gott der Harmonie, nicht des Durcheinanders. As is the pattern in all churches of God's holy believers. So ist es in allen Gemeinden von Gottes heiligen Gläubigen der Fall. Look, there's something I love about the Apostle Paul and his approach. Etwas gefällt mir am Apostel Paulus und seiner Herangehensweise. Paul has had to face a lot of difficult problems in the churches that he started. Paulus wurde in den Gemeinden, die er gründete, mit vielen verschiedenen Problemen konfrontiert. What do many immature churches today do? Was machen unreife Gemeinden heutzutage? They do not give the members the freedom to flow in the gift of the Spirit. Die geben den Mitgliedern nicht die Freiheit, in den Geistesgaben zu fließen. Simply because there's been a lot of a mess. Einfach weil es viel Durcheinander gab. So the pastors and the leaders want to control the meeting. Also wollen die Pastoren und Leiter die Versammlungen kontrollieren. They want to control the gifts of the Holy Spirit. Sie wollen die Gaben des Geistes kontrollieren. But that was not Paul's approach. Doch das war nicht Paulus' Vorgehen. Show me one church that you know that was worse than the church in Corinth. Zeige mir eine Gemeinde, die du kennst, die schlimmer ist als die in Korinth. Full of sin. Voll von Sünde. A young man sleeping with his father's wife. Ein junger Mann schläft mit der Frau seines Vaters. People were drunk in the church meetings. Leute waren in den Treffen der Gemeinde betrunken. And were completely stuffed. Und total vollgefressen. While the others had not even anything to eat. Während andere gar nichts zu essen hatten. Everything was out of order. Alles war in Unordnung. They were selfish, they were self-focused. Sie waren egoistisch und selbstfokussiert. And Paul does not say, guys, we're going to stop all of this. From now on, the leaders will be in charge. Und Paulus sagt nicht, damit ist jetzt Schluss, ab sofort übernehmen die Leiter die Kontrolle. No. Nein. He gives instruction how to do it right. Er gibt Anweisungen, wie es richtig geht. My friend, the answer of abuse is never no use, it's always the right use. Mein Freund, die Antwort auf falschen Gebrauch ist nicht es abzulehnen, sondern es richtig einzusetzen. Since the answer of abuse is the right use, Paul says, I'm going to teach you how to do it right. Da die Antwort auf Fehlgebrauch der richtige Gebrauch ist, sagt Paulus, ich lehre euch, es richtig zu machen. He even praised them for using the gifts, even though they were used wrong and selfishly. Er lobt sie sogar, dass sie die Gaben gebrauchen, obwohl sie es eigennützig und falsch taten. He says, don't stop it, I'm going to show you how to do it correctly. Er sagt, hört nicht damit auf, ich zeige euch, wie es richtig geht. When you have a meeting and there's everything out of harmony and everything is confusion, remember, that's not of God. Wenn bei euren Treffen alles durcheinander und chaotisch zugeht, denkt daran, dass das nicht von Gott ist. So many people have said to me. So viele Leute sagten mir. Reinhard, you're such an idealist. Reinhard, du bist so ein Idealist. What do you believe about the church that can never work? Deine Vorstellungen von Gemeinde können niemals funktionieren. Because if somebody is not in charge, there's going to be a mess. Denn wenn niemand die Leitung übernimmt, gibt es Chaos. I agree. Stimmt. There was a mess in Corinth. That's why Paul gave instruction how to do it right. In Korinth herrschte Durcheinander. Deshalb gab Paulus Anweisung, es richtig zu machen. You know, when all the prophets came to Kansas City. Als all die Propheten nach Kansas City kamen. In the 70s and 80s. In den 70ern und 80ern. And they all joined Mike Bickle in what used to be called, I think it called Kansas City Church. Und sich Mike Bickle anschlossen in der, ich denke, sie hieß Kansas City Gemeinschaft. I'm not sure if that was the name, but anyhow. Bei dem Namen bin ich unsicher, aber egal. I think it was about 30 of the most powerful prophets of America. They all got all sent them to their church. Ich denke, es waren etwa 30 der bedeutendsten Propheten Amerikas, die alle in diese Gemeinde kamen. And it was such a mess. Und es war so ein Durcheinander. Most of them were immature prophets, but very, very prophetic. Die meisten von ihnen waren unreife Propheten, aber extrem prophetisch. You know, I remember Mike told a story, like he would have a dream at night and go to the service on Sunday morning. Ich erinnere mich, als Mike eine Geschichte erzählte, dass er nachts einen Traum hatte und dann morgens in den Gottesdienst kam. And the prophets would stop him on the way and said, oh, you know, the dream that you dreamt last night, and told him the dream. Auf dem Weg wurde er von den Propheten aufgehalten. Sie sagten, weißt du dein Traum von letzter Nacht? Und sie sagten ihm seinen Traum. They all moved in a high level prophetic gifting. Sie alle bewegten sich auf hohem prophetischem Level. And very immature. Und waren sehr unreif. So it was a mess. Deshalb gab es Chaos. You know, and then Mike, he saw the mess. And the church had a few thousand members. Mike erkannte das Durcheinander. Die Gemeinde hatte ein paar tausend Mitglieder. And the Lord spoke to him from a scripture in Proverbs. Der Herr sprach zu ihm durch einen Vers aus den Sprüchen. Where it says, where there are no oxen, the stall is clean. Indem es heißt, wo keine Rinder sind, da bleibt der Stall sauber. And the Lord said, do you want to have a clean church or do you want to have a church where the oxen are alive? Und Gott sagte, möchtest du eine saubere Gemeinde oder eine, in dem die Ochsen lebhaft sind? And he said, Lord, I want whatever you want me to have here and we will fix it. Er antwortete, Herr, ich möchte das, was du hier haben willst, wir werden das in Ordnung bringen. And the Lord trusted him with some of the most powerful prophets and he fathered them. Und Gott vertraute ihm die kraftvollsten Propheten an und Mike wurde ihr geistlicher Vater. You see, control doesn't fix the mess, control kills the gift. Kontrolle beseitigt nicht das Chaos, sondern Kontrolle tötet die Gabe. Think about this. Denk darüber nach. How many leaders by control killed the gift instead of patiently learning to correct it. Wie viele Leiter haben durch Kontrolle die Gabe abgetötet, anstatt geduldig zu lernen, sie zu korrigieren? So God doesn't want, God is not a God of disharmony and confusion. Gott ist also kein Gott der Disharmonie und Unordnung. And yet he doesn't control it. Und dennoch kontrolliert er nicht. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.